R3 München. Du, Leo, ich fahre doch nächste Woche nach München. Du hast doch da mal gewohnt. Ja, genau. Ich war da 3 Jahre. Was soll ich mir denn unbedingt ansehen? Hast du ein paar Tipps? Ja, klar. Also zum Marienplatz geht man sowieso immer. Das ist das Stadtzentrum. Da sind viele Geschäfte und Cafés. Das gefällt dir bestimmt. Vom Marienplatz ist es nicht weit zur Pinakothek. Also eigentlich sind es 3 Pinakotheken. Ah, und was ist das? Das sind 3 Museen mit alter und moderner Kunst. Da kannst du wählen, was dich interessiert. Ich mag die alte Pinakothek am liebsten. Außerdem gibt es da ein gutes Café. Na dann. Und was ist mit dem Oktoberfest? Jetzt ist doch Oktober. Das Oktoberfest ist schon vorbei. Das ist nämlich eigentlich im September und nur 1 Wochenende im Oktober. Das hast du leider verpasst. Schade. Ich finde das Olympiastadion und den Olympiapark auch noch toll. Die Architektur ist spitze und man kann da joggen, schwimmen, spazieren gehen. Das klingt doch alles gut. Ich bin ja nur 2 Tage da, mehr schaffe ich wohl gar nicht. Dann viel Spaß und bring mir ein Souvenir mit. Klar, mach ich. Tschüss. Servus.